War bestimmt ein Kanake, der kennt mich. Ja. Hallo? Ja? Ist da die Babysitter-Hotline? Ich vermittle keine Babysitter mehr. Vermitteln Sie nicht mehr? Nein. Oh, das ist aber doof. Das tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht helfen. Weil ich habe hier, mein Kind ist hier und das ist, das, ich brauche unbedingt 3 Tage Ruhe. Haben Sie da echt keine Kontakte mehr? Nein. Ich kann Ihnen da leider überhaupt nicht helfen. Echt nicht? Nein. Weil ich krieg das auch überhaupt nicht mehr ruhig zu stellen und meine Frau ist im Urlaub und das geht überhaupt nicht klar. Ich habe das jetzt hier mit Schläge ruhig gekriegt erstmal. Und das hört einfach nicht auf zu schreien sonst. Mhm. Da müssen Sie sich was anderes einfallen lassen. Okay. Sind sicher nicht angebracht. Okay. Und, okay, alles klar. Haben Sie sonst noch vielleicht irgendwo jemanden oder eine Vermittlung oder so? Kann ich Ihnen überhaupt nicht helfen, nein. Aha, okay, alles klar. Und Sie hatten das aber gemacht, oder? Das ist aber schon eine ganze Weile her. Ja? Achso, weil im Internet steht das noch so. Im Internet? Ja. Wo steht denn das da? Hä? www.rotten.com. Wie bitte? Rotten.com. Können Sie mir das buchstabieren? Ja, natürlich. Haben Sie einen Zettel und einen Stift dabei? Ja. Moment mal, halt's Maul jetzt, du Scheißkind, Mann! Ja, sei ruhig jetzt, Mann! Also www. Ja. Rotten, R-O-T-T-E-N. Ja. Punkt. Com. Also R-O-T-T-E-N. com. Ja, ja, ja. Haben Sie? Ja, hab ich. Okay, alles klar. Ja. Ich bedanke mich dann, ne? Gut, okay. Tschüss. So, alles klar. Ha ha ha.